Maria, du wolltest noch ein bisschen sagen über die Arbeit im Integrationsrat und was sich vielleicht so verändert hat im Augenblick. Ja, also die politische Partizipation der Frauen ist dann jetzt auch mehr im Mittelpunkt gerückt. Wir nehmen jetzt zum Beispiel an Aktivitäten teil, wo wir Migrantinnen früher nicht repräsentiert waren. Demonstrationen zum Beispiel am Frauentag, Tag der Gewalt gegen Frauen oder so, sind wir sehr aktiv und wir sind auch in der Gesellschaft mit den anderen Gruppen, Initiatorinnen dabei. Und das war früher gar nicht so. Das ist jetzt auch dadurch entstanden. Und ich glaube nicht, weil die Männer früher im Integrationsrat kein Interesse daran hätten, sondern weil sie einfach eine andere Perspektive gehabt haben. Und deswegen halte ich für wichtig, gemeinsam zu arbeiten, wo wir auch als Frauen schon gleichgestellt sind. Absolut. Jetzt habt ihr als Integrationsrat kürzlich noch eine ganz wunderbare Sache zu Wege gebracht. Ihr habt ein Kunstwerk geschaffen. Von der Idee bis zur Realisierung. Ich hatte das Glück, die Realisierung mitzuerleben und ein bisschen über die Geschichte zu erfahren. Das ist ja was Wunderbares. Welcher Integrationsrat in Deutschland ist kulturell derart aktiv, eben ein Kunstwerk in die Welt zu setzen? Ja. Toll. Erzähl mal. Also das war für mich eine wunderbare Erfahrung. Ja, vielleicht erzählen wir ein bisschen schneller, wie das entstanden ist. Ich saß hier mit Jorgos Sakalidis, Ratsherr, und seit Ewigkeiten im Integrationsrat. Und er hatte sich mit einem Freund getroffen, deren Familie ursprünglich aus der Türkei kommt. Und daher erzählte er ganz begeistert, dass ein gemeinsamer türkischer Freund, der damals hier gelebt hat und jetzt in der Türkei lebt und Musiker ist, aufgrund der Fluchtgeschichten und diese tragischen Geschichten im Meer, Toten und sowas. Ja, natürlich, der kann als Musiker sich musikalisch da äußern wollte. Er hatte eine Melodie im Kopf, der hatte eine Idee. Er sagte aber, das wäre was Klassisches und er hatte selber nicht Musik schreiben können. Und dann sagte dann der Grieche, ich nenne der Grieche und der Türke, sagte der Grieche, ja, vielleicht kenne ich doch jemanden, der das kann. Und sagt, ja, okay, dann schau mal nach. Letztendlich ist dann der Dr. Sakalidis, der Grieche, hat jemand in Athen kontaktiert und tatsächlich einen Komponist gefunden, Vangelis, der sich dazu bereitgestellt hat, dann den türkischen Musiker kennenzulernen. Und sie haben sich online kennengelernt und die Übersetzungen gingen dann natürlich ja türkisch, griechisch, deutsch, alles durcheinander. Und ich dachte, die sind verrückt, das wird niemals klappen. Und also es hat geklappt, die Melodie ist tatsächlich entstanden. Das heißt Dark Waters und der Musiker ist Fuazaka, sehr auf dem Boden gebliebene, politisch denkende türkische Komponist und Vangelis in Griechenland. Dieses Projekt wurde realisiert und natürlich, das ist hier in Münster durch diese Connections entstanden. Und das Schönste ist, dass es ein Projekt ist, ein gemeinsames Projekt international, gerade durch Türkei und Griechenland. Also wir brauchen dann nicht mehr darüber erzählen. Die auch hier in Münster entstanden ist, in Deutschland. Das ist wirklich dieses Zusammenhalt, diese Freundschaft. Und die wurde schon das Konzert erstmal in der Türkei, in Griechenland schon präsentiert. Der ist dann als erstes nach Deutschland, nach Köln gekommen. Das hat der kulturelle deutsch-türkische Kulturverein ist entstanden. Und dann ist dann auch hierhin nach Münster gekommen. Wir haben jetzt erstmal dann nach Münster zu bringen, das war eine Geschichte. Und wir wollten da auch was Gutes machen. Da haben wir dann der Stadttheater kontaktiert und die Schirmherrschaft hat auch dann Claudia Roth getragen. Und aber für mich jetzt, ich habe das Also im Kleinen, das war ganz interessant, diese Zusammenarbeit. Ich als Frau, als Hauptverantwortliche vom Integrationsrat, zusammen mit Dr. Tsakalidis, der griechisch ist, ein sehr temperamentvoller Griechischer, mit Ahmet Yesilyapak, der türkische Freund, der seine ganz konkreten Ideen und Pläne und Kontakte hat und seine ganze Seele da ihm beseert hat, und den deutschen Direktor vom Stadttheater von Goloberg. Also ich als kleine Bolivianerin verantwortlich mit diesen drei Männern, das war schon eine Geschichte. Es war eine unglaubliche Erfahrung, hat mich wirklich weitergebracht. Und an dem Tag, als du da warst, ich muss sagen, es war unglaublich. Und da konnte man die Seele Deutschlands sehen. Der Direktor, also nicht Nicolo Berg, sondern sein Stellvertreter, hat das dirigiert. Du hast das gesehen, wie er mitgegangen ist. Also das war wirklich vom Herzen. Es war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Und das ist, wovon ich träume. Ich träume von dieser interkulturellen Gesellschaft, wo wir zusammen Kultur machen können, wo wir voneinander lernen. Ich möchte nicht nach Deutschland kommen und dass man von mir erwartet, jetzt hast du dich zu integrieren und Deutsch zu werden. Nein, ich erwarte Respekt, ich erwarte Neugier. Dass man mir sagt, ja, wer bist du? Was kannst du? Was kann ich von dir lernen? Was kannst du von mir lernen? Lass uns besser werden, lass eine bessere Version von uns werden. Und ich finde auch in den futuristischen Filmen, da sieht man wirklich Menschen. Das ist so nicht die Hautfarbe, du siehst nicht, zu welcher Religion sie gehören oder was für sexuelle Orientierung haben. Das sind Menschen. Und das ist schön. Und das sind dann die guten Seiten, die ich im Integrationsrat erlebe, dieser Zusammenhalt. Wir haben eine Ausstellung und mit einem klassischen Musikstück. Das machen wir oftmals in unseren kleinen Räumlichkeiten. Wir haben ständig dann Ausstellungen. Und danach gibt es eine Party plötzlich. Das fangen wir an zu tanzen und Witze zu erzählen. Ich habe so viele Leute kennengelernt und auch in sehr schwierigen Zeiten hier. Vielleicht kann ich dann kurz noch erzählen. In Münster haben wir letztes Jahr wirklich eine sehr schwierige Zeit gehabt, wo wir als Integrationsrat von der Presse und von der bestehenden Partei angegriffen wurden, wo zwei Vereine dann komplett unter Druck gesetzt wurden. Wir haben uns richtig durchkämpfen müssen, weil natürlich die Öffentlichkeit weiß nicht, wer wir sind. Was war der Anlass? Das war nach dem 7. Oktober, dass zwei Vereine als Muslime identifiziert wurden und per se dann in eine Ecke gestellt wurden, seit Antisemiten. Und das war auch nicht so. Ich wurde selber kritisiert, zum Beispiel, weil ich mich nicht öffentlich bei der jüdischen Community gemeldet habe nach dem 7. Oktober. Dabei hatte ich es natürlich. Als ich das gemacht habe, habe ich geschrieben. Das ist selbstverständlich. Ich muss sagen, ich habe selber geweint. Das hat mich richtig geschockt. Ich war unter Schock. Aber ich habe gesehen, ich muss nicht über die Öffentlichkeit gehen. Die Menschen, also die anderen Politiker, ganz Münster muss nicht erleben, was ich im Herzen habe. Das ich im Herzen habe, dann gebe ich an die jüdische Community weiter. So habe ich es gemacht. Und dann stand ich in der Kritik, dass ich mich nicht geäußert hätte, dass ich da nichts gesagt hätte. Und so ging es weiter. Wo es mehrere Presseartikel gab. Und in dieser Phase habe ich die interkulturelle Gesellschaft kennengelernt. Es gibt viele Menschen, viele Deutsche, viele Engländer, Franzosen, alles Mögliche, die zusammenhalten. Wir haben so viel Solidarität erlebt von den Gruppen, von den einzelnen Personen, die Leute, die ich nicht kannte, die mich geschrieben haben und gesagt, wir sind mit dir, wir sind mit dem Integrationsrat. Und deswegen spreche ich jetzt nicht über wir Migranten oder ihr, sondern spreche ich über wir, die interkulturelle Gesellschaft. Weil diese interkulturelle Gesellschaft gibt es wirklich. Die existiert und die ist so schön, so stark. Und das sind die schönen Sachen in meinem Amt als Integrationsratsvorsitzende. Dankeschön, Maria. Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen lieben Dank für deine Worte und deine Zeit. Danke fürs Kommen und viel Erfolg mit dem Projekt weiterhin. Dankeschön.